seine Haut verwärmen. Der Mensch lernt zu essen. Er kann lernen zu lieben. Niemand wird geboren und hasst einen anderen. Zu lieben.